We will continue with how to live in faith world. Es geht weiter mit dem Thema, wie wir im Glauben leben. How to live in our world. Wie wir in unserer Welt leben. Christ's world is faith world. Christ's world is faith world. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. Amen. Amen. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are in Galatians 3 on Wednesday. Wir waren am Mittwoch bei Galater 3. That talks about faith. Da ging es um Glauben. That now faith has come. Jetzt ist der Glaube gekommen. Amen. Amen. We are now in faith world. Wir sind jetzt in einer Glaubenswelt. Faith world means depending on Christ. Die Glaubenswelt bedeutet, sich auf Christus zu verlassen. Amen. Amen. Faith world means living the life of Christ. Dass wir das Leben von Christus führen. In another word, allowing Christ to live in you and live through you. Dass wir zulassen, dass Christus in uns lebt und durch uns lebt. That you are no longer the one living. Nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns lebt. Amen. Amen. We are born into the faith world. Wir sind in eine Glaubenswelt geboren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Faith world is also called heavenly world. Die Glaubenswelt ist auch eine himmlische Welt. Amen. Amen. It is also called heavenly world. Es ist auch eine himmlische Welt. And in heaven, heaven have his own everything. Und der Himmel hat sein eigenes. He have his own mate. Hat seine eigene Ehe. Amen. Für seine Kinder. He have his own marriage. Hat seine eigene Ehe für seine Kinder. Heavenly life. Ein himmlisches Leben. Amen. Heavenly children. Himmlische Kinder. Heavenly blessing. Himmlischer Segen. Heavenly favor. Himmlische Gunst. You see, heaven have its own everything. Der Himmel hat sein eigenes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Heavenly life. Ein himmlisches Leben. You know, he said, the thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. But I come to give you heavenly life. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, yes, zerstören. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. The life that I come to give you is not earthly life, but heavenly life. Das Leben, wofür er gekommen ist, ist kein irdisches Leben, sondern ein himmlisches Leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Johannes 10,10 lesen wir das. Then the Bible also talks about heavenly children. Die Bibel spricht doch über himmlische Kinder. The promised children. Verheißene Kinder. The promised children are heavenly children. Die verheißenen Kinder sind die himmlischen Kinder. Let's go to Galatians 4. Galater 4. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 4. Galater 4. Amen. Amen. Galater 4, 22. He said, for it is written that Abraham had two sons. The one by a bond maid. The other by a free woman. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Eine von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. There's a free family. Es gibt eine freie Familie. Die Familie von Christus ist die freie Familie. Amen. Are you getting it, please? You know, free marriage. Eine freie Ehe. The marriage that Christ is involved. Eine Ehe, in der Christus involviert ist. Die auf Christus basiert. No, if it's a free woman. Eine freie Frau. Amen. Free woman. The other is, you know, it's like a slave. Die andere war eine Sklavin. Yes, the other is like it's like a prison. Wie eine Gefangene. Amen. Amen. It's a bond maid. Bleib eigene Magd. It's not free. sie waren nicht frei. You know, when your hands is chained with chain, you know, your hand is bound with chain. You are not free. Deine somebody have to free you. Wenn deine Hände eingekettet sind, müssen sie befreit werden. Amen. And Jesus is to free you. Und Jesus muss dich frei machen. Amen. Where Jesus is, there's always freedom. Dort, wo Jesus ist, da ist That's Freiheit. Why it's called free life. Deswegen ist es ein freies Leben. He did not free us to live in sin. Er hat uns nicht befreit, damit wir in Sünde leben. That's why it is called grace. Deswegen ist es Gnade. Grace don't lead us to sin. Gnade führt uns nicht zur Sünde. Grace lead us to live the life of Christ. Gnade sorgt dafür, dass wir das Leben von Christus führen. It leads us to hate es sorgt dafür, whatever, dass wir, you know what, to hate what Christ hates. Dass wir die Sünde hassen. Grace, you know, grace free us. Grace is freedom. Gnade ist Freiheit. Amen. He free us for Christ to live in us and damit Christus in uns leben kann und durch uns leben kann. Grace is Christ's love for us. Gnade ist die Liebe von Christus für uns. Amen. Amen. Then in verse 23 said, but he who was of the bond woman was born after the flesh. But he of the free woman was by promise. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. You know that a man have 3 children, 4 children, 5 children. You know, it's as if they are coming from God. Wenn ein Mensch mehrere Kinder hat, denkt man, ah, das ist ein Segen und das kommt alles von Gott und das ist alles gut. It's not, you know, he has his own desire for you. Er hat seine eigenen Wünsche für dich. Own promise er hat seine for eigene you. Verheißung für dich. Amen. Ja. Then verse 24 says, which chains are an allegory? For these are the two covenants. The one from the Mount Sinai, which gendered to bond age, which is Agar. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answered to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice, thou barren, that beareth not. Break forth and cry, thou that travaileth not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Christ is talking about children, he's not talking about your natural children per se. Wenn Christus über Kinder spricht, spricht er nicht über deine natürlichen Kinder. You know, Paul always addressed them. He said, my children. Paul hat viele Kinder Gottes immer seine Kinder genannt. Amen. There are those you call your children here on earth. Es gibt einige, die deine Kinder nennt hier auf Erden. No, you are not married. You don't have children yet. But you can see some as your children already. Obwohl du nicht verheiratet bist, you believe you already have children. Glaub, sind diese Leute dennoch deine Kinder? Praise the Lord. He never see what we see. Er sieht nicht das, was wir sehen. His eyes, no, we know there are things we see. Es gibt Dinge, die wir sehen. He don't, you know, those things we see are not what he see. Aber es ist nicht das, was er sieht. You know, when he was going to anoint David. Als er David gesalbt hat. You know, Samuel wanted to anoint the brother. Samuel wollte because of the flesh. Davids großen Bruder salben, wegen dem Fleisch. Amen. You know, this person can walk like a king. Weil dieser Mann riesig ist. He can sit down like a king. Kann sitzen wie ein he König. Have authority like a king. Er hat Autorität. That does not mean he's who God wants to be king. Das heißt nicht, dass er die Person ist, die Gott zum König haben möchte. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 28 he said, now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then He that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Even so it is now. Amen. Amen. Heavenly children. Himmlische Kinder. Heavenly blessing. Himmlischer Segen. The blessing of the Lord make us rich. Der Segen des Herrn macht uns reich. The heavenly blessing make us rich. Der himmlische Segen macht uns reich. Macht uns und führt kein Leid, bringt kein Leid. Heavenly blessing make us himmlischer rich. Segen macht uns reich. No sorrow. Da ist kein Leid mit bei. Amen. Amen. Then heavenly favor. Himmlische Gunst. You are highly favored. Sie sind begünstigt. Your favor is not what you work for. Diese Gunst ist, dafür arbeiten wir nicht. That favor, Christ worked for that favor. Christus hat für diese Gunst gearbeitet. Amen. Amen. That favor is not based on what you do. Diese Gunst basiert nicht auf dem, was du machst. It is based on what he did Sie basiert auf dem, was er für dich getan hat. Amen. Amen. Heavenly marriage is by seeing Christ. Eine himmlische Ehe haben wir, indem wir Christus sehen. Stop seeing the flesh. Hört auf, das Fleisch zu sehen. Amen. Amen. Quickly go to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Stop seeing the flesh. 1. Korinther 10. We are not to walk like the old. Wir sollen nicht so wie die Alten gehen. From verse 1. 1. Korinther 10, 1. It says, moreover, brethren, I will not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all pass through the sea. You see salvation there. Geht die Errettung dort? It's talking about salvation. They es geht um Errettung. Sie wurden errettet. It's talking about salvation of the old salvation. Die alte Errettung. Amen. Amen. And we are all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Christ has been there from the beginning. Christus war von Anfang an da. Amen. Amen. He has been there from the beginning. Er war von Anfang an da. He said that rock was Christ. Dieser Fels war Christus. Daddy. It means without Christ there's nothing. Nothing can work. Das heißt, ohne Christus kann nichts funktionieren. He has to be involved. Er muss involviert in sein everything. In allem. Verse 5. He said, but with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Amen. Amen. Now these things were our examples to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Evil things. Bösartiges. You know what man called evil? Das, was der Mensch bösartig not nennt, what Christ called evil. Ist nicht das, was Christus bösartig nennt. Amen. Amen. If you are not believing Christ, Christ called it evil. Wenn du nicht an Christus glaubst, ist das bösartig für Christus. Remember evil report. Dieser böse Bericht. Amen. Amen. That they brought. You know, only Joshua and Caleb believe. Nur Joshua und Caleb haben geglaubt. Is somebody getting something here? Or we should go there. Amen. Amen. Put something here. Let us quickly go there. Amen. Amen. Evil reports. That is number. Number. Go to number 12. Let us look from there. Amen. 4. Mose 12. Number 13. 4. Mose 13. You know, the natural facts. Die natürlichen Tatsachen evil report. Sind bösartig. You know, we read that of Elisha on wir Wednesday. Haben am Mittwoch über Elisha gelesen. Amen. That the Syrian army, if Elijah believed that those outside are more than those that be with him, it could have been evil report. Hätte Elijah geglaubt, dass die Leute, die vor ihnen sind, mehr sind als die, die hinter ihnen stehen, dann wäre das ein bösartiger Bericht gewesen. Christ's report is always lies before the flesh. Aber das, was Christus sagt, ist für das Fleisch immer eine Lüge. It's always lies. Das ist immer eine Lüge. Amen. Amen. If you read here and get it. Amen. Wenn wir das hier lesen. Proverbs 27. Verse 26 said they went and they came back. Amen. Then verse 28. And they told him and said, we came unto the land without thou settest us. And surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. And the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Verse 29. The Amalekites dwell in the land of the south. And the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Verse 30. And Caleb steered the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you read verse 2, wenn wir Vers 2 lesen, of this very chapter, 1 and 2, he said, and the Lord spake unto Moses, saying, send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel, of every tribe of their fathers, which you send a man, every one a ruler among them. He said, which I give. It did not say which I am going to give. He said, which I give. Nicht die ich geben werde, sondern die ich gebe. Amen. You know, he told Joshua, I have given you Jericho. Er hat zu Joshua gesagt, ich habe dir Jericho gegeben. You know, Deuteronomy said, if you don't believe, how can you have it? Wenn wir nicht glauben, wie können wir es haben? If you don't believe him, wenn wir nicht an ihn glauben, kann er nichts durch dich tun. You know, Joshua said, let us go at once and take it. Joshua hat gesagt, lass uns das Land einnehmen, wir schaffen das. Verse 31. But the man that went up, 31. With him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Is somebody getting it? Mm. Is Corona stronger than you? Is Corona stärker als du? Is whatever outside is stronger than you? Was da draußen ist größer als du? Is, you know, Syria army. Die syrische Armee. You know, Elisha did never believe they were stronger than him. Elisha hat nicht geglaubt, dass sie stärker sind als he ihn. Believed that one with Christ is majority. Er hat geglaubt, dass wer mit Christus ist, was immer not afraid, was not in der Überzahl. Er hatte keine Panik. Wenn wir Christus nicht sehen, dann werden wir Panik haben. Amen. Amen. The servant was in panic. Der Knecht hatte Angst. Where is that fear coming from? Aber woher kommt diese Angst? Because your eyes is taken away from Christ. Weil deine Augen nicht auf Christus liegen. Amen. Amen. Take your eyes back to him. Nimm deine Augen zurück zu Jesus. If he came to die for you, wenn er für dich gestorben ist, there's no victory, has no gibt es nichts, was er noch nicht getan hat für dich. Amen. Amen. Amen. Amen. That's how to take your eyes away from the world. Du nimm unsere Augen weg von and der Welt und auf Remember Jesus. What he did for you. Erinnere dich daran, was Jesus That's für uns getan hat. Take your eyes to him. So nehmen wir unsere Augen zu Amen. Jesus. Amen. Remember what uns erinnern, he did for you. Was er für uns getan Remember hat. The victory he has given you. Erinnern an den Sieg, den er uns geschenkt hat. Remember you are his son to uns him. Daran erinnern, dass er, dass wir Söhne sind für, sie, für ihn. Und dass er weiß, wie er auf uns Acht gibt. Remember, you are never alone. Und uns daran erinnern, dass wir nicht alleine sind. Are you getting it? Whatever is outside, was immer da draußen ist, es ist vielleicht that problem may be tough. Eine Bedrohung. Where you are going may be tough. Wo wir hingehen, das ist eine Bedrohung. You have somebody that is tougher than Aber wir haben jemanden, der stärker ist als Already das, der in uns wohnt. Amen. The journey may be tough. Die Reise ist vielleicht eine may harte be strong, Reise. May be so difficult. Eine schwierige Naturally, Reise. You can, yes, no, you cannot see any light in it. Und du siehst da kein, But that keine Hoffnung. Me, no light. Aber es das heißt nicht, dass da keine, Christ said, I kein am Licht the ist. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn du mich hast, hast du auch Licht. Du musst dich daran erinnern, was er für dich getan hat. That's how to remember. When you look around him, you see him. How do you know? It's not just doing like it. You remember what he did for you. Wir erinnern uns an das, was Jesus Christus für uns getan hat. So schauen wir um uns herum. Amen. Amen. If he loved you when you were a sinner, wenn er uns als Sünder geliebt how hat, much more now viel mehr jetzt als Kinder Gottes. If he is pleased with the prosperity of his servant, wenn ihm der Reichtum seiner Knechte gefällt, that's the book of Psalm. In Psalm steht das. Amen. Amen. How much more will he be pleased with your prosperity? Gefällt today? Ihm der Reichtum seiner Kinder? Your son, his own son. Amen. If I can die for my enemy, wenn er for those that hate me, Feinde gestorben ist, if my death can save them, wenn sein Tod sie retten konnte. What about my life? Was er mit dem How Leben, this, was er schenkt. What will my life be for my children? Was wird das Leben bedeuten für diese Kinder? Amen. Mm-hmm. Yes, you know, if I can die for my enemy, wenn ich für meine for Feinde those that hate me. Sterbe, für die mich hassen, sterbe. What can I not do for my children? Was kann ich da nicht für meine Kinder tun? Then if my dad can save my enemy. Wenn mein Tod meine Feinde retten Amen. Kann, If you can save those that hate me, wenn es die retten kann, what die mich about hassen, my life? Was dann mit meinem Leben? Amen. Amen. That I now live, what, you know, my life and my children. Das Leben, was ich ihnen schenke, wie viel Bedeutung hat das? We don't have any problem. Wir Kinder Gottes haben keine Probleme. The problem is lack of knowledge. Das Problem ist unsere mangelnde Erkenntnis. Praise the Lord. Halleluja. Vers 31. But the man that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report. It was true. That report was naturally true. Es stimmt, dieser Bericht über das Land war richtig. Amen. Natürlich you know, the gesehen. Syrian army, they were more than Elisha and the servant. That was naturally true. Well, die syrische Armee war auch viel zieliger als Elisa und sein Knecht. Das we war don't auch walk by natürlich gesehen. True. War, aber wir leben nicht nach natürlich nur we walk Wahrheiten. By what Christ called true. Wir wandeln nach dem, was Christus so Wahrheit nennt. We walk by so fast. Wir wandeln nach seiner Tatsache. Amen. Amen. The natural people cannot see it so fast. Die natürlichen you Leute can see it. Können die Fakten von his, Jesus nicht his sehen. Promises, his truth, sie können seine Wahrheit und seine Versprechen nicht sehen. That you are to remember and believe it. Amen. Amen. You know what they brought? The Bible call it evil report. Das, was sie gebracht haben, die Bibel nennt es Verruf. Obwohl es eigentlich Tatsache war. I'm afraid of you know whatever is outside. You know, it might be naturally true, but it is an evil report. Ist das natürlich gesehen falsch, aber you know, a lot natürlich gesehen richtig, aber geistlich gesehen ist es falsch. A lot are afraid of the past. Viele Leute haben Angst vor der They're Vergangenheit. Afraid of the present. Und Angst vor der Gegenwart. Afraid of the future. Und Angst vor der Zukunft. You know, if God's children are like that, I will ask you, do you even know who you are? Aber wenn wir Kinder Gottes diese Angst haben, dann muss ich fragen, weißt du, wer du bist? If you really know the Christ in wenn du Christus in dir kennst, The power that raised the dead. Die Kraft, die that raised Jesus Christ from the dead. Die Jesus von den Toten auferweckt hat. Sie lebt in dir. That power, that power. Diese Kraft. You know that power. Diese Kraft. That power. You know, to even defeat Corona today is a big problem. Selbst die Welt, der Welt schwer, fällt es schwer, diese Pandemie in den Griff zu bekommen, Corona zu beseitigen aus der Welt. He said the power that raised Jesus Christ from the dead. Jesus sagt, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, sie wohnt in uns. Aber wir haben Angst vor dem, was da draußen ist. Angst vor den Nachrichten. Angst vor dem, was wir sehen. Then you have problem. Und wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Is somebody getting it? Ja. Praise the Lord. Halleluja. He said, and then, verse 32, and they brought up an evil report of the land which they had said unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, it's a land that eateth all the inhabitants thereof. It is true that land can eat anything. Das stimmt, dieses but you are not land anything. Kann alles fressen, aber du bist nicht alles, du bist Christus. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. It is true it can eat anything. Es kann alles. But you are not essen, anything, you are Christ. Nicht alles, du bist nicht jeder, du bist Christus. And all the people that we saw in it are men of great stature. The size. You know, the size, the quantity. Die Menge. But those that hate you, there are so many. Die Anzahl der Leute, die dich hassen. Those that are against you, there are Leute, so many. Die gegen dich sind, sind groß. So viele. Amen. You know, though the Syrian army, there were so many. Auch wenn die syrische Armee so vielzählig war. But I thank God that Elisha did not walk by sight. Aber ich danke Gott, dass Elisha nicht per Sicht gewandelt ist, sondern per Glauben. He remember who he er hat sich daran erinnert, wer er ist. Amen. Amen. That's how to walk by faith. So wandeln wir im remember Glauben. The Christ in you. Nehmen wir uns an Christus. Remember the power that raised the Kraft, dead. That raised Jesus Christ from the Jesus dead. Von den Toten auferweckt. Sie wohnt in uns. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We'll go there later. And there we are. Verse 33. And then we saw the giant, the sons of Anak, which come of the giant, and we were in their own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. But children are like that today. Und die Kinder Gottes sind heute so. Viele von uns. And you wonder why Satan is beating you up and down. Und wir wundern uns, weshalb wir vom Teufel immer wieder he will win because you allow him. Besiegt werden, weil wir es immer wieder zulassen. You believe he's bigger than you. Wir glauben, dass er größer you believe als that problem is stronger than you. Wir glauben, dass dieses Problem you believe it can, you know, it's everywhere and it's, you know, people, you never believe that when people shake you, whatever is in your life will go, that evil, that corona will go. But you believe that once they touch you, it will affect you. Wir glauben mehr an Ansteckung als an Segen und Heilung. We never believe Christ. Wir glauben nicht an Christus. Oh, Daddy. We are like these people. Wir sind diese Leute hier. We never. You know. You know that in all if we share, if you oh, I just pray there somebody that have it is not here. Look at them. You know. But your prayers should be, they should be there. So that they are healed. Dein Gebet sollte nicht sein, ich hoffe, hier ist niemand, der Corona hat, sondern hoffentlich ist hier jemand, der Corona hat, weil er, wenn er in meiner Nähe ist, ist er geheilt. Can we even say that? Aber können wir das sagen? But all our thought all unsere Gedanken is flesh. Sind fleischlich. What come out from was our aus unserem Mund is rauskommt, flesh. Ist fleischlich. Death and life is in your mouth. Aber Leben und Tod sind in unserem Mund. Amen. Amen. Though you have Christ in your spirit, auch wenn wir Christus in unserem Geist haben, werden wir I'm dennoch not surprised when sterben. You pray and pray for people and they still die. Und ich wundere mich nicht, wenn wir für Leute beten und sie sterben dennoch. Amen. Amen. I'm not surprised. Es wundert mich nicht. You know, blessing prevents problems. Der Segen verhindert Probleme. Hearing his voice and obeying it and believing he prevents problems. Seine Stimme hören und befolgen verhindert Probleme. Amen. Amen. They will never obey. Aber wir befolgen nicht. Then when problem come, we are, obedience is better than sacrifice. Aber Gehorsam ist besser als Opfergabe. We are not busy praying. Pray. Dann sind wir auf einmal beschäftigt zu beten. He warned you several times. Aber er hat dich gewarnt mehrmals. Beware of your mouth. Nimm nicht in Acht vor deinem Mund. We were in Lagos. We saw what happened there. Anytime people open their mouth, he saw death. Wir waren in Lagos und wir haben gehört, wie Leute gesprochen haben. Es war immer tot und deswegen habe ich mich auch nicht gewundert. Die Dinge, die passiert sind, ich wundere mich nicht, weil dein Mund, dein Herz lädt ständig den Tod ein. Was erwartest du dann? Leben und Tod sind in unserem Mund. Wir sprechen das, was wir wollen. You speak Christ. Wir sprechen Christus. He says, choose Christ so that Christ will help you to choose. Wir sollen uns für Christus entscheiden, damit Christus sich für uns entscheidet, damit Christus für uns Entscheidungen trifft. We never listen. Aber wir hören nicht zu. And you know, we with our mouth, with our all our thoughts, we invite sicknesses and laden wir den Teufel ein. And now we want to drive it out. Und jetzt wollen wir es mit Gebet wieder verscheuchen. He did not create us for miracles. Er hat uns nicht für Wunder erschaffen. We are created for blessings. Wir wurden für den Segen erschaffen. Amen. Look at Genesis. In 1. Genesis Mose 1 und 2. After creating things, you bless them. Nachdem er Dinge erschaffen hat, hat er sie gesegnet. Pronounce blessing on them. Hat sie gesegnet. His word is a blessed word. Seine Welt ist eine Segenswelt und keine Glückswelt. We don't work by good luck. Wir leben nicht durch Glück. A good luck is not for us. It's Glück is fake. Ist nicht unser Leben, weil das ist verfälscht. I don't know. Verfälscht. Somebody get in it. Amen. Good luck. You know, people even bear that name. Leute, nennen dich sogar so. Good luck. My God. If I bear it, I change it immediately. Würde ich so heißen, würde ich das ändern lassen. Amen. Amen. Our life is blessed life. Unser Leben ist ein gesegnetes Leben. If you read it, you know, in chapter 14, you see, and see what happened there. In 14 sehen wir, was passiert ist. You know. They never believed. Sie haben nicht geglaubt. It's only two that believed. Nur zwei haben geglaubt. Others, die anderen they did not believe. Haben nicht geglaubt. And they all died. Sie sind alle gestorben. Until you believe, it is impossible. Und erst wenn wir glauben, wird das unmöglich. He warned us with our mouths. Er warnt uns. He warned us with all our thoughts. Er warnt uns mit unseren you Gedanken. You know, sometimes you cannot control your thoughts, but you can control your mouth. Manchmal kannst du nicht deine Gedanken lenken oder steuern, aber du kannst deinen Mund steuern und lenken. Amen. You're not doing it best to fly over your head. You might not even, you cannot prevent it for birds to fly over your head. Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf fliegt. But you can prevent it from having a net on your head. Aber du kannst es from building a net on your head. Den Vogel davon hindern, dass er auf deinem Kopf ein Nest baut. Is somebody getting it? You know, thought are going to come. Gedanken werden but kommen. Are you going to pronounce it and aber say it sie aussprechen? And it not become your lifestyle. Und dass das dann ein Leben wird. The lifestyle of so many people are evil. Das Lebensstil von vielen ist einfach bösartig. Anytime they open their mouth, wenn sie ihren Mund öffnen, everywhere. Ist einfach nur tot und. And the warning was always coming. Und die Warnung kam immer. Stop it. Wir müssen damit aufhören. Stop it. Stop it. You know, we believe prayer can do everything. Wir glauben, dass Gebet prayer alles machen not kann. Everything. Aber Gebet ist nicht alles. He's believing him that is ihm glauben, das ist alles. Das ist Christus. He's believing him. Ihm glauben. Believing the truth an die Wahrheit glauben. The truth, und danach handeln. Everything. Das ist alles. That is the freedom. Das ist die Freiheit. You know, when we come by just prayer and after that, let us pray. You know, people rejoice in prayer. Leute freuen sich über Gebet. They never love relationship with the Father. Aber lieben nicht Beziehung mit dem Vater. For them, it's all about prayer. Let us pray. Gebet, lasst uns beten. Prayer is water. Aber Gebet ist Wasser. Amen. Amen. Without the seed, ohne den Samen, your prayer is useless. Ist dein Gebet nutzlos. Without the fruit, without the truth, die Wahrheit, your prayer is evil. Ist dein Gebet bösartig. Your prayer means death. Dein Gebet bedeutet Tod ohne die Wahrheit. Without seed. Ohne den Samen. You know, if you go to a garden and be pouring water, wenn du in den Garten gehst und nothing, you did not plant anything. An eine bestimmte Stelle immer wieder Wasser schüttest, aber du hast gar nichts eingepflanzt. Das Einzige, was wächst, ist Unkraut. Unbelievers, they also pray. Ungläubige beten auch. These religious people, so religiöse Menschen beten that auch. That you pray does is not, it does not mean you are different from them. Dass du betest, heißt nicht, dass du anders bist als sie. Es ist die Wahrheit, die dich von ihnen trennt. It's not your prayer. Und nicht dein Gebet. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Ah, we live there. Please read chapter 14. Just read it from 13 and 14 on your own. Amen. 4. Mose 13 und 14 bitte lesen. Amen. Amen. Back to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Verse 7. It says, neither be you idolaters, as we are some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 320,000. Neither let us tempt Christ. Let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. Tempt Christ. Christus versuchen. No, this is our message. Das sind alles Botschaften. And if I continue here, we will not close today. Amen. Let me leave there. We have a lot to cover. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly marriage is by seeing Christ. Eine himmlische Ehe ist, indem wir Christus sehen. That is how everything works. So funktioniert alles. It is not by seeing our husband and or our wife. Nicht indem wir unseren Ehemann oder unsere Ehefrau fixieren. No, telling us what we love to hear. Und sie dazu bringen, uns das zu sagen, was wir hören wollen. Start walking by side. Halt auf, per sich zu laufen. Amen. Amen. If you say it, good. Wenn die Person das sagt, gut. Don't make it an issue. Aber es muss, darf kein Gesetz werden. If you say it, good. Wenn die Person sagt, but don't make okay. it an issue. Aber es darf kein Gesetz let werden. It not see your joy, your peace, es darf that, nicht you know, it's getting even bigger than the Christ in deine, you. Dein Frieden, deine Freude stehlen. Es darf nicht mehr wert sein als Gottes Wort über dein Leben und über deine Person. You are walking by side. Weil sonst wandeln wir im Fleisch und sind fleischlich. Christus will, dass wir aufhören, Dinge so zu sehen wie das Fleisch. The flesh is always blind. Das Fleisch ist immer blind. You know, like example, Elisha's servant. Elisha's Knecht. If your husband walk by side, wenn ein Ehemann per Sicht lädt, he will not even marry you. Wird er dich nicht mal heiraten wollen? Or if you walk by side, wenn you du per Sicht gehst, you might not even marry your husband. Würdest du doch nicht mal einen Ehemann heiraten? If your marriage is heavenly marriage, wenn deine Ehe eine himmlische Ehe ist, it means it is by faith. Es ist durch den Glauben. Is somebody getting it? Amen. And not by sight. Und nicht per Sicht. But we say it's heavenly marriage. Aber wir sagen, es ist eine himmlische Ehe. Aber wollen das Äußerliche sehen. We want to be walking by sight. Wir wollen per Sicht wandeln. You are like a time bomb. Dann bist du wie eine Zeitbombe für den Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Our marriage was not done by sight. Unsere Ehe wurde nicht per Sicht geschaffen. But for us today, we want it to be by sight. Aber heute wollen wir, dass sie per Sicht wandelt. Until I hear it. Erst wenn ich es höre. Until I feel it. Erst wenn ich es fühle. Until I see it. Erst wenn ich es sehe. You know? Bin ich zufrieden. Und wir vergleichen uns. Amen. Amen. You know, if you're in the flesh, you will compare in the flesh. Im Fleisch wirst du dich vergleichen. So in the flesh, you will compare. Im Fleisch wirst du dich vergleichen. Ah, ah, ah, ah. Praise the Lord. Hallelujah. You know when you are in the flesh. Du weißt, wenn du if you are comparing, you know you are in the flesh. Zum Fleisch. Colossians 2:6. Quickly go there, please. Colossians 2:6. Colossians 2. Amen. 6. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2:6. Colossians 2:6. He said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk you in him. Amen. Amen. How did you receive him? By faith. Ihr empfangen durch Glauben. How you go out, how did your marriage, what is it all about? It's by faith. Ist durch Glauben. And how are you going to walk in it? Wie wirst du darin wandeln? It's by faith. Auch durch Glauben. Is somebody getting it? Christ's word is a word of faith. Die Welt von Christus ist eine Welt des Glaubens. Faith is a magnet. Und der Glaube ist ein brings Magnet. Out what is, whatever is outside. Und er bringt das, whatever is inside, brings it outside. Was in unserem Geist ist, hervor. If you are outside, wenn wir per Sicht you wandern, can never bring what is inside out. Wird es das, was in uns ist, nicht manifestieren können. If you are of the inside, that is Christ, the Christ inside. If your focus is there. Wenn dein Fokus auf Christus ist. If you are of faith. Wenn du im Glauben bist. If you walk by faith. Wenn du im Glauben wandelst. If you believe Christ. Wenn du an Christus glaubst. Es ist ein Magnet. It takes what is inside and das, was drin ist, raus. But if you are outside, you never take any. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Praise the Lord. Halleluja. How to live the life of faith. Wie wir das Leben des Glaubens führen. Amen. Amen. As you receive Christ, wie wir Christus empfangen haben, by faith. Durch Glauben. Your marriage is by faith. Deine Ehe ist durch Glauben. You started with Christ. Du hast mit Christus angefangen. You started with Christ. Du hast mit Christus angefangen. What are you going to do? Are you going to continue with Christ? Wenn wir mit Christus or weitergehen. You are going to continue in the flesh. Wenn wir im Fleisch weitergehen. Aside. Amen. Amen. Let it be by faith forever. Lass du es für immer im Glauben ist. Romans 1:17. Römer 1:17. Whoever will help us to read Romans 1:17. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 1:17. For the law was given by Moses. Grace and truth came by Jesus Christ. Oder? Nee. Romans 1:17. 1, Römer, nicht Johannes. Okay. Ach so. Okay. Romans 1:17. For therein is righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Praise the Lord. Hallelujah. The just shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. That's our life. Das ist unser Leben. Praise the Lord. Hallelujah. The just shall live by faith. Der Gerechte wird durch Glauben leben und nicht per Sicht. We continue to live by faith and not by sight. Wir leben im Glauben und nicht per Sicht. You know, it's not everything is good. We don't live by everything is good. We live by Christ. Wir leben nicht nach den guten Bedingungen in unserem Leben, sondern durch Christus. We don't live by nobody died. We live by Christ. Wir leben nicht nach der Sicherheit, dass niemand verstorben ist. We don't live by nobody is sick. We live by Christ. Der Freude, weil niemand krank ist. Das ist nicht unser Leben. So there's, you know, the world today is all about everything is fine. Die Welt, sie ihre Freude basiert darauf, dass alles in Ordnung ist. Oder dass wenigstens das meiste in Ordnung ist in ihrem Leben. Und der Teufel hat sie programmiert. Es ist eine Frage der Zeit. Things that are fine today might not be fine Dinge, tomorrow. Die heute in Ordnung sind, werden morgen vielleicht nicht in Ordnung Amen. Sein. Somebody you see among you today might Jemand, not be den du heute tomorrow. Hier bei dir siehst, der ist vielleicht morgen nicht mehr bei dir. Let Christ be your joy, your Lass faith, Christus deine Freude ist. No one will know you pass your exam. You know, we rejoice when we pass our exam. But is that our joy? Wenn wir unseren Prüfungen bestehen, ist das unsere Freude? Unsere Freude ist, wir die Familie von Christus sind. Mein Name ist im Himmel geschrieben. Sie haben sich gefreut, weil der Teufel ihnen gehorcht hat. Und Jesus hat gesagt, freut euch vielmehr, weil eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist, was permanent. Das ist beständig. Dass der Teufel dir gehorcht, das ist keine beständige Freude. Oder dass du gesund bist heute, heißt nicht, dass du dass der Arzt keine Probleme in deinem Körper findet. Am nächsten Tag. Amen. Amen. Galatians 5:25. I love this very place so much. Galatians 5:25. I love you very well. If we live in Christ, wenn wir in Christus leben, let us walk by Christ. Lass uns auch in Christus leben. Somebody get in it. If we live in Christ, wenn wir in Christus leben, let us also walk by Him. Lass uns auch in Christus allow leben. Him to be your joy, your zulass, peace, dass er your Freude your everything, your alles, your coming. Unser Ein- und Ausgehen. Amen. Amen. I'm not husband, or wife, or good news, or positive news, or positive thinking. We don't think positive. Wir denken nicht positiv. We think Christ. Wir denken Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Satan just wants to take everything of Christ. Der Teufel will alles von Christus. Instead of Christ, it's positive thinking. Und es verdrehen. Und anstatt über Christus nachzudenken, soll der Mensch positiv einfach denken. There is nothing good except Christ. Aber niemand ist gut außer Christus. Amen. You know, Jesus said to that man, he said, there is no one good. Jesus hat zu dem Mann gesagt, niemand ist gut außer Gott, nur er allein. It is spirit forever. If we start with the spirit, wenn wir im Geist anfangen, dann lass uns auch im Geist die Dinge stop zu Ende bringen. Hört auf, per sich zu gehen. Besides, you allow Satan to kill, steal, and destroy. Per sich, dann lass your mir marriage, zu, dass joy, der Teufel stiehlt. See Christ. Wir müssen Christus sehen. See Christ's spirit in your husband. Sehen Geist von Christus in deinem Ehemann. That is always saying I love you. Der immer sagt, ich liebe dich. Amen. Amen. That is always saying I love you. Immer sagt, ich liebe dich. You know, my husband, I forget to tell you that. Dein Ehemann vergisst es dir, das you zu sagen. You know, silver and gold have I not. I forgot my portmoney at all. Silber und Gold hatten sie nicht. Sie haben vielleicht ihre Geld zu Hause vergessen. But I have what is bigger than portmoney. Aber wir haben etwas, was größer ist als Geld. Your husband may not be saying it. Dein Ehemann sagt that es does nicht. Not mean, you know, he's not. You know, the Christ in him is saying it. I love aber you. Christus in ihm sagt es. Is somebody getting something? The Christ in him is saying, in ihm I sagt, love you. Dass er dich liebt. My love for you is forever. Dass meine Liebe für dich für immer Amen. Ist. Amen. You know, silver and gold have I not. Silber und Gold habe ich nicht. He might not be saying it. He might not be acting on it. Die Person sagt es nicht und handelt nicht danach. Amen. Amen. You know, sometimes you know how you even know that. You know, sometimes you, if you want to act it in the flesh, if somebody touched you, then you know that he really loves you. Mm-hmm. You know, sometimes my husband told me, I just said, but you touch him. I see my color. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know. Kannst du mal erklären, ich muss verstanden. I don't want you to even understand. That's okay. That's okay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He is always saying, I love you 24/7. That's the Christ in your Christus husband, in deinem Ehemann, in deiner Ehefrau sagt immer, dass Amen. Er dich liebt, dass sie dich liebt. Which voice are you going to aber believe? An welcher Stimme you know, people can say I love you without even loving you. Leute können sagen, ich liebe dich und meine Sicht. Is it the voice of that Christ that is there, that never lies, oder that you are going to believe? Hören wir auf die Stimme von Christus, die nicht lügt. Amen. Amen. You know, he's saying I love you and I died for you. Ich liebe dich und ich bin für dich gestorben. And that is your husband telling you that. Das ist ein Ehemann, der das sagt. Amen. Das ist eine Ehefrau, die das sagt. Christus in dieser Person sagt dir das. Amen. Amen. I don't want my husband to love me by flesh, by sight. Ich will nicht, dass mein Ehemann mich fleischlich liebt. Amen. Amen. I don't want it. Das möchte ich nicht. I don't want it. Praise the Lord. Halleluja. You know, a lot want their husband to love them that way. Viele wollen fleischlich geliebt werden. You know, the love of Christ said, I will never leave you, I will never forsake you. Liebe von Christus sagt, ich werde dich niemals im Stich lassen. But the side said, I will leave you aber die Sicht sagt, ich verlasse dich, I will be with you until there is problem. Sobald du mir Probleme machst. I will be there until ich werde da sein, bis es mir passt. Aber wenn, amen. Ich, wenn du mich nervst, bin it's ich weg. It's a matter of problem. Es ist nur eine Frage von Problemen. Frage von fünf Sinnen. Frage von Gefühlen. I will be there until ich werde I da sein, for somebody else. Bis ich vielleicht dann Gefühle für jemand anderes entwickle, dann bin ich weg. You know, if you love this, the love of this world, wenn du die Liebe dieser Welt liebst, I pity you. Habe ich Mitleid mit dir. You better allow you to be that of Christ. Lass lieber zu, dass es Christus ist. I love my daughter here. Nee. It's not because she is my daughter. Ich liebe meine Tochter, weil nicht weil sie meine Schwiegertochter ist, because she is a child of aber sie ein Kind God. Gottes ist. And that is what is permanent. Und das ist beständig. And that is what died for me. Und das ist auch für mich gestorben. And that is what I see. Und das ist das, was ich sehe. Forever. Das ist für immer. Amen. Amen. You know, as a daughter-in-law, she is going to provoke me. Weil als Schwiegertochter wird sie mich provozieren oder mich provoke. Und ich werde danach handeln. Amen. But as a son of Christ, aber als Tochter von Christus, child of God, als ein Kind Christus, who died for me, hast du mich gestorben. No, that love is unconditional. Diese Liebe ist bedingungslos. Amen. Amen. That love is there is no end to that love. Diese Liebe hat kein Ende. You better allow the love your husband love you to be God kind of love. Deswegen müssen wir zulassen, dass die Liebe, die unser Ehepartner für uns hat, auch Gottes Liebe ist. Oh, the love your wife loves you. Die Liebe für deine Ehefrau, die Gottes Liebe ist. Somebody get in it. Praise the Lord. Halleluja. The Bible called the love of this world fake. Wie benennt die Liebe dieser Welt falsch? Verfälscht. Erster Petrus. Things of this world are fake. It's a matter of time they fade away. Dinge dieser Welt sind First Peter. Vergänglich. First Peter 1. Erster Petrus 1. He said, the love of this world is flesh. Die Liebe dieser Welt ist fleischlich. Vers 24. 1. Petrus 1. He said, for our flesh is as grass, and all the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Amen. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Look at how, no, you don't even need to look far. Dafür brauchst du nicht weit schauen. Look at people's marriage today. Schau dir die Ehen der Menschen an. Before then, you know it, you, bevor man es weiß, there's separation, there's divorce. Gibt's Trennung. You're married or remarried. You're expert in marriage. Und man heiratet wieder. Because they are married 5-6 times. And they are so proud of it. Und sind stolz darauf, so oft zu heiraten. They are proud of evil. Sind stolz auf das Böse. They are proud of disobeying Christ. Stolz darauf, Christus zu missachten. Not listening to him. Ihn nicht zuzuhören. An ihn zu glauben. That's the problem. Das ist das Problem. He said, but the word of the Lord endureth forever. Verse 25. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Christ's word, you know, his love endure forever. Seine Liebe bleibt für immer. It is forever. Es ist für immer. The love of this world. Die Liebe dieser Welt ist verfälscht. You know, they kiss and kiss and kiss. Man küsst und küsst und küsst. You know, very funny. Oh, daddy. You know, for them, it's all about sleeping and sleeping. Let me go there later. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He wants us to stop walking by what the flesh desires. Er möchte, dass wir aufhören, nach dem zu wandeln, was das Fleisch will. What the flesh desires. Was das Fleisch sich wünscht. Ephesians 5:18. Epheser 5. He said, be not drunk with wine, herein is excess, but be filled with the Spirit. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Don't desire what they desire. Wünsche nicht das, was sie sich wünschen. The flesh desire wine. Das Fleisch wünscht sich Wein. Desire the spirit. Aber wir sollten uns den Geist let wünschen. The spirit be your wine. Geist, der Geist sollte unser somebody Wein sein. Gets in it. Amen. Even Proverbs 23:20 said the same thing. In Sprüche 23:20 steht das gleiche. He says it's not about the flesh, but the spirit. Es geht nicht um Fleisch, um das Fleisch, sondern um den Geist. In another word, don't allow it to be about the flesh, but the spirit. Lass nicht zu, dass es ums Fleisch geht, sondern um den Geist. Amen. Amen. Take everything to the spirit. Bring alles zum Geist. Everything. Let us see them. That's why I said prove all things. Deswegen sollen wir alles prüfen. Prove all things. That's alles the book of Thessalonians. Amen. Amen. He said prove all. Alles it's not prüfen. A prove some. Prove all things. Alles sollen wir prüfen und das Gute behalten. Amen. Amen. You know, Satan through the world system have taught us that it is all about the flesh. Der Teufel hat uns durch das Weltsystem gezeigt, dass es nur um das Fleisch geht, nur um dich geht. What my husband did not say, what my wife did, what my wife did, what you know, it's all about people. Es geht immer um Menschen. Christ is saying it's all about the spirit. Christus sagt, es geht um den Geist. That it is, you know, it is all about. You should allow it to be what he did for you. Dass es um das geht, was für dich getan hat. And not what your husband is doing. Und nicht, was dein Ehemann tut. Amen. Amen. Or your wife is doing. Was deine Frau tut. Amen. You know, Ephesians, the book of Ephesians, Ephesians 4 says. Rejoice always. Epheser 4 steht, wir sollen uns ständig Philippians freuen. Said, rejoice always. Philippians steht, wir sollen uns ständig freuen. Thessalonians 5:16 said, rejoice evermore. Wir sollen uns immer wieder freuen. Amen. Amen. In the flesh you can never rejoice always. Im Fleisch kannst du dich nicht immer freuen. It's only in the spirit. Nur im Geist kannst du das. Allow Christ to be your out and in. Zulass, dass Christus unser Ein- und Ausgehen. Allow Christ to be your five senses. I'll talk about that Sinne. On Wednesday. Amen. Leite. Christ to now Christus. Become your five senses. Er ist unsere fünf Sinne. Amen. Amen. In your marriage, if you are walking by sight, you will never rejoice always. Nur in deiner Ehe nach deinen fünf Sinnen wandelst, wirst du dich niemals immer freuen können. Take your eye away from the flesh. Nimm deine Augen weg vom Fleisch. Your husband loves you. Dein Ehemann liebt dich. If your husband is born again, wenn dein Ehemann wiedergeboren ist, dann liebt er dich. Praise the Lord. Halleluja. If he is saved, he loves you. Wenn er wiedergeboren who ist, is your husband? Wer ist dein Ehemann? Christus. Is he. In ihm. Stop separating the Christ in him. Hör auf, den Christus in ihm zu trennen von ihm. Is somebody getting it? Stop separating the Christ in him from him. And stop separating the Christ in your wife from your wife. Und aufhören, Christus in deiner you know, Frau we are we want to say, you are man, I am Christ, we are one. But once it comes to our husband, we never see it. Wir sind eins, aber wenn es um andere Leute that's geht, die siehst du nicht als eins mit Christus. If he say it or not. Ob er es sagt oder nicht. The Christ in him love you. Christus in dieser Person liebt dich. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Only just listen to that voice. Hör dieser Stimme zu. Of Christ. Die Stimme von Christus. That said, I will be sagt, with you ich werde forever. Für immer bei dir sein. And I will love you forever. Ich werde dich für immer lieben. Hebrews 13:5. You see, he said, I will not leave you. I will not forsake you. Hebräer 13:5 steht, ich werde euch nicht verlassen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. You know, just like Christ loved me, even though I'm sick. Genau wie Christus mich liebt, obwohl ich krank bin. Amen. I'm sick, but he still loves me. Ich bin krank, aber er liebt mich. It's as if nothing is working, but he still loves me. Funktioniert nichts, aber I'm not seeing any manifestation of it. Ich sehe keine Manifestation. Can you get in meinem Leben. But I believe he still loves me. Aber ich glaube dennoch, dass Paul was not married. He believed. God, Christ aber dennoch hat er geglaubt, dass Christus not children, he still er hatte keine Kinder, aber dennoch hat er geglaubt, dass er geliebt ist. So if your husband is not saying it, that does not mean he doesn't love you. Heißt das nicht, dass er dich nicht liebt? Or your wife is not saying it, Ehefrau das nicht sagt, heißt somebody das, dass dich nicht liebt. I don't need to be healed before I know that Christ loves me. Ich muss nicht geheilt werden, um zu wissen, dass Christus mich liebt. So also I don't need my husband to say I love you before I know he loves me. Ich muss nicht von meinem Ehemann hören, dass er mich liebt, bevor ich das glaube. Amen. He loves me. I always listen to the voice of Christ in him. Ich höre der Stimme in Christus zu, die always tell me I love you. Die mir sagt, dass sie mich liebt. Amen. Amen. Look at Ephesians 5:25. Okay, we are still in Ephesians 5:25. Epheser 5:25. He said, husband, love your wives, even as Christ also loved the church. The same love. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. He said, your husband loves you as Christ also loves you. Dein Ehemann liebt dich, wie Christus dich liebt. Our love is not based on how many times we make sex. Unsere Liebe basiert nicht darauf, wie oft wir miteinander schlafen. Das sollte nicht darauf basieren. Oh, Daddy. Don't just compare it. Das sollte nicht damit zusammenhängen. Don't compare it. Don't see that way. Vergleiche das nicht miteinander. Don't allow it to be based on sex, based on Christ. Lass nicht zu, dass es auf Geschlechtsverkehr basiert, sondern auf Christus. Praise the Lord. Halleluja. Again, I don't want my husband to love me with the love of this world. Ich wünsche, dass mein Ehemann mich mit der weltlichen Liebe liebt. You know, the love of this world might be so hot sometimes. Diese Liebe der Welt scheint manchmal so heiß und so leidenschaftlich. But it is temporary. Aber genauso schnell verblasst sie there's auch. One wood, there's one wood in Nigeria. It burns so heavily, but before you know it, it's off. I don't know how. Maybe we cannot interpret it. We cannot. Bamboo. Okay. Okay. Put it in the fire. Bamboo as holes. As holes. Bambus zum Beispiel, das brennt sehr schnell. Aber das brennt auch wieder schnell auf. Die Flamme ist sehr schnell wieder weg und so ist es auch mit der Liebe dieser Welt. You know, when they are in honeymoon, it's as if honeymoon will never end. In den Flitterwochen sind es so, als ob diese Flitterwochen nie it zu just, Ende gehen. It's just Wochen, they call it Wochen. Wochenende. Aber es sind einfach nur ein paar Wochen. Not life. Und nicht das Leben. It's only Christ that is life. Nur Christus ist Leben. Amen. Amen. Amen. The love of this world might be so hot, but it is temporary. Heiß, aber sie ist vergänglich. It is with conditions. Sie hat Bedingungen. Full of conditions. Voll von Bedingungen. To please one another. Einander zu gefallen. Have to please my husband. Ich muss meinem Ehemann gefallen. Ich muss meiner Ehefrau gefallen. You please Christ. That's enough. Aber wir gefallen Christus und das reicht. Don't become a slave of anybody. Werde nicht zum Sklaven von irgendjemandem. Don't turn yourself to become a slave. Und please Christ. Please Christ. Amen. You know you already please Christ. You know how to please Christ by believing Christ. Indem wir an ihn glauben. That's how you please him. So gefallen wir ihm. We please God all the time. Wir gefallen Gott 24/7. Amen. Amen. We believe him. Wir glauben an ihn. The Christ in us, Christus please, in uns. He always pleases God. Gefällt Gott. Amen. Amen. Christ's love is unconditional. Liebe von Christus ist bedingungslos. You know, Paul never prayed for anyone to love him. Paulus hat nicht dafür gebetet, dass jemand ihn liebt. You know, we want to pray for some people's prayer. My husband should love me. Paar Leute beten schon, dass ihr Ehemann ihn lieben soll. Also was bete ich nicht? I have never. So was habe ich niemals gebetet. Praise the Lord. Halleluja. Paul never prayed for anyone to love. Paulus hat nicht dafür gebetet, dass irgendjemand ihn liebt oder sieht. But for him to be rooted in the love of Christ. Gebetet, dass er selbst verwurzelt to ist, believe how Christ loves him. Zu glauben, wie sehr ihn Christus liebt. Ja. To believe how much Christ loves you. Sehr that's Christus all you need. Das ist allein brauchst du. Somebody getting something. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 3. Epheser 3. Verse 17. Epheser 3, 17. He said that Christ may dwell in your heart by faith. By faith. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. Wie lebt in unserem Herzen? It is by believing he's there. Indem wir glauben, dass er in unserem Herzen you ist. It? How do you believe you are a son of God? It glauben, is by believing Gottes that sind, Christ is in your heart. Indem wir glauben, dass Jesus Christus in unserem Herzen ist. That you be you've been rooted and grounded in love. That was also, that was his prayer. Das war sein Gebet. To be rooted in Christ's love for him. Dass sie verwurzelt sind in der Liebe von Christus. How much you know how Christ loves him. Wie sehr uns Christus liebt. You know, African love and European love, they are even different. Selbst die Liebe auf dieser Welt hat Unterschiede. Liebe in Asia, Afrika, in Asien oder Liebe in Europa ist nicht gleich. You know, in Africa, they will even allow their husband to marry men, wives. You know, in Islam, the modest religion, they will allow their son, you know, four wives. You know, but here in Europe, they are just they believe one to one. Überall gibt es andere Regeln, ob man mehrere Leute heiraten soll, ob man mit einer Person bleiben soll, ob man eine offene Ehe führt, ob man eine geschlossene Ehe führt. Es gibt so viele Dinge, die jeder Mensch in jeglichen Ländern anders macht. You know, in that of Africa, you know, they will not even want, you know, you know, but those, because of the system of the European system, and you know, things here, it's not becoming things there. And you know, if not, nobody even care if your husband is saying I love you or not. Your wife doesn't care. My mother did not care for anything like that. Und in Afrika zum Beispiel, oder da, did not bother him at all. Da juckt es niemanden, ob man von seinem Ehemann geliebt wird oder nicht, weil das ist einfach nicht üblich. Aber heutzutage ziehen diese ganzen neuen Arten von Liebe action. Sozusagen they work by action. Dahin und dann ist auf einmal doch wichtig, das zu hören. And my father, you know, my mother never said I love you. I never heard it. For years they were together. Meine Eltern waren jahrelang zusammen und ich habe das Wort "Ich liebe dich" nie gehört zwischen ihnen. What they love so much here in Europe. Aber hier in Europa gibt es andere Sachen, die sie lieben, worauf sie Wert legen. You can tell me I love you. I love you. Thank you, Shad. Mm-hmm. Amen. Amen. You know, if my husband is just every minute, every second, I love you, I will ask him his problem. So that we pray over it. What do you, I know that he's looking for something. What are you looking for? Don't bring it to the table. Amen. If he's pursuing you with I love you, you look at him and say, come, we have to pray over something. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus loves you. Jesus liebt dich. That voice is always coming. Diese Stimme ist immer da. I'm saying, I love you. Hear that voice. Amen. Diese Stimme sollen wir hören. Continue to hear that diese voice. Diese Stimme sollen wir zuhören. Saying it all the time. I say, what do you want from me? Mm-hmm. Tell me. Just let me know what you want from me. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. That your husband tell you he loves you. Does he really love you? Wenn jemand dir sagt, dass er dich liebt, liebt er dich wirklich? So also the wife. Genauso mit der Frau ist das Gleiche. We fight to hear that word from there. Wir kämpfen darum, diese Worte zu hören. From one another. Voneinander. To hear, to see. Es zu hören, es zu sehen. Why don't you see that Christ? Aber wieso sehen wir nicht Christus? That keep on saying, I'm here for you. Sag, ich bin hier für dich. Stop walking after the flesh. Hör auf, nach dem Fleisch zu wandeln. Stop walking after five senses. Hör auf, nach den fünf Sinnen zu wandeln. Stop walking after we are not sleeping together. Hör auf, nach dem Maß eurer Intimität zu wandeln. The Bible says you are one and not two. Die Bibel sagt, ihr seid eins und nicht zwei. Daran sollen wir glauben. It's something. Are you getting something? The Bible says you are one. It's not because you sleep on the same bed. Nicht weil ihr das gleiche Bett teilt. Praise the Lord. Hallelujah. It's not because you live in the same building. Nicht weil ihr im gleichen Haus wohnt, you are one. Haus wohnt, sondern ihr seid eins. Amen. It's not talking about where is this one, where is the other one. Es geht nicht um räumlich, sondern es geht um geistlich. Praise the Lord. Hallelujah. Your mind is full of the flesh. Unsere Gedanken sind voll vom Fleisch. And the flesh means death. Und das Fleisch bedeutet Tod. If your mind is full of five senses, Gedanken voll von fünf your mind is full of death. Unsere Gedanken voll von go Tod. To Romans 8. Römer 8. Romans 8 talks about carnal mind. Fleischliche Gesinnung. Amen. Carnal mind. What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? Is your mind carnal? Unsere Gedanken fleischlich. If your mind is full of action, unsere feeling, Gedanken five voll senses, sind von dem, was passiert. Your mind is carnal. Sind unsere Gedanken fleischlich. Is that Vers 6. Look at Romans 8:6. Römer 8, Vers 6. Is that for to be carnally minded is dead. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. If your mind is full of what your husband is going to say, was unser Ehemann what sagt, he must say to you, what you know, what you know, what I want to hear from was him, I'm already hearing something from Christ. Aber ich höre schon genug von Christus. Amen. Amen. That is spirit. Das ist Geist. That's how to live in the spirit. So leben wir im Geist. The carnal mind is a mind that is full of the flesh. Ein fleischlicher, die fleischliche Gesinnung ist sind Gesinnungen, die voll vom Fleisch sind. For to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded is life and peace. That's to be Christ minded. Christusgesinnt zu sein. Amen. Amen. It's life and everlasting peace. Das ist Leben und ewiges It is Frieden. Life and perfect peace. Leben und vollkommener Frieden. A mind that is full of five senses. Gedanken, die voll sind von fünf Sinnen. Is that your mind? Sind das deine Gedanken? Is that your mind? That is your mind full of five senses. Deine Gedanken voll von den fünf Sinnen. A carnal mind is a mind that is five senses controlled. Eine fleischliche Gesinnung wird von fünf Sinnen kontrolliert. Amen. Amen. Control your joy, your peace, your everything. Das, was du siehst, kontrolliert deine Freude. Dein mind full of outside. Es geht dir um das Äußere. What people are going to say about was Leute über dich sagen werden. Amen. Amen. What people are going to say about was Leute über dich sagen werden. A mind that is full of Gedanken, what others are going to say is von a dem, was mind. Andere is sagen dead. Werden, ist tot. Let what Christ is going to say be for you. Lass zu, dass das, was Christus über dich sagt, final ist. Let your mind be full of what Christ is going Gedanken to say. Voll sind von dem, was Christus somebody sagt. Getting it? Amen. Amen. A mind full of outside. Gedanken voll vom Äußeren. Amen. Amen. Must please them. We must do what they want. Ich muss ihnen gefallen. Ich muss ihnen zeigen, dass ich würdig bin. Your husband does not like somebody that is plumpy. Mein Ehemann mag, mag nicht jemanden, der fülliger ist. Deswegen muss ich abnehmen. Ich darf nicht zunehmen. Hmm. Your story I heard some time ago. Deine Geschichte, die ich mal gehört habe. Amen. Amen. This woman was, you know, was in bondage. Diese Frau war in Gefangenschaft. Because the husband does not like, you know, her body. Weil ihr Ehemann ihren Körper nicht mochte. Praise the Lord. Halleluja. Jesus loves you. Jesus liebt dich. No matter your size. Egal wie du aussiehst. No matter your heart. Egal wie groß no matter du bist. Who you are. Egal wer du bist. Amen. Amen. You know, God says so somewhere. I don't see outside, I see inside. Er hat zusammen gesagt, ich schaue nicht auf das Äußere, sondern das Innere. Christ is our beauty. Christus ist unsere Schönheit. Amen. Amen. You know, Elisha's mind was not carnal. Elisha's Gedanken war nicht fleischlich. Amen. Amen. But his servant's mind was carnal. Aber die Gedanken seines Knechtes, die waren fleischlich. A carnal mind is a mind that is full of my husband must say I love you. Fleischliche Gedanken sind voll von Gedanken. He must act on it. As a kind of mein Ehemann muss mich gut genug finden. Er muss mich lieben und es auch sagen können. You know, First Corinthians. Erster Korinther. Let us quickly go there. Amen. Amen. First Corinthians. 3. You act like a baby. Wir handeln wie Kinder. Amen. You remain like a baby. Wir bleiben wie Babys. When are you going to grow? Wann werden wir erwachsen? When are you going to grow? Dann werden wir erwachsen. Look at it. From verse 1. 1. Korinther 3, 1. And I, brethren, who now speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. For you are yet carnal. For whereas there is among you envy and strife and division, are you not carnal and walk as men? Don't walk like men. Wandelt nicht wie Menschen. Amen. Amen. Don't love what they love. Don't desire what they desire. Don't be hungry of what they are hungry wünschen. Of. They are hungry of things. Sie hungern nach Dingen. They are hungry of my husband more appreciate me. Sie sind hungrig nach der must tell me I love most Wertschätzung und that's Liebe what they are hungry of. Ihres Ehemannes. Praise the Lord. Halleluja. My friends, the most meine Freunde. They have to be pleased with me. Ich muss ihnen gefallen. He said, you walk like men. Ihr wandelt wie Menschen. That is the system of men. Das ist das System der Menschen. Here they were fighting. You know, there was division among them because of denomination. Es gab Spaltung hier wegen der Lehre. Amen. Amen. Denomination. In der Lehre. Comparing things. If you are in the flesh, you compare. Wenn wir im Fleisch sind, vergleichen wir. It's not about the church. Es geht nicht um die Gemeinde, sondern um Christus. The message that is being, die Botschaft, that is being preached, die dort gepredigt wird, ist das, worauf du. Is it Christ? Flesh. Worauf du achten sollst. It's Fleisch not about this building. Es geht schon um das Gebäude. It's not how many people are there. Oder um die Anzahl der Leute. Amen. Mm-hmm. Daddy. He said, for one said, I am a Paul. Another, I am Apollos. Are you not carnal? Und wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber sagt, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? No, in your mind. The husband does not love you like the other one. You see, that one is acting on it. In euren Gedanken vergleicht ihr einander. Denkt, mein Ehemann zeigt mir nicht so krass, dass er mich liebt wie andere Ehemänner. Sind wir da nicht fleischlich? Vers 5. Who then is Paul and who is Apollo? The minister by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered it, but God that giveth the increase. Praise the Lord. Hallelujah. Is it, you know, is it denomination that died for you? Ist es die Lehre, die für dich gestorben ist? Is Christ that died for you? Sondern Christus ist gestorben. He paid with his pray with his blood for that his message. Bezahlt für diese Botschaft, you are hearing today. Du heute hörst. Amen. Amen. If you are hearing religion, he did not pay for that. Dafür wurde ist er nicht gestorben. Look for what he paid for. Such nach dem, wofür er bezahlt somebody hat. Somebody getting it. Amen. The message he paid Botschaft, for. Die er bezahlt hat. A mind that is full of, I want to see it. Gedanken, I want to feel it. I want to sehen, hear it. Ich will es hören, ich will es fühlen. It's a carnal mind. Es ist ein fleischlich. A carnal mind is a mind that compares. Fleischliche Gedanken. There should be no comparison. Wir sollten es nicht vergleichen. Between Christ and Satan. Is somebody getting it? There should be no comparison between Christ and Satan. Es sollte keinen Vergleich geben zwischen dem Teufel und Christus. The mind that compare husband, the love of husband lover, love her to other how others love their wife. Gedanken, die ihre Ehemänner miteinander vergleichen. No one can, you know, you cannot compare the love of Christ for you to anything. Du kannst die Liebe von Christus so mit nichts amen. Vergleichen. That is the same love that Christ gave to your husband to love you. Es ist die gleiche Liebe, die Christus dir gegeben hat. Die Christus deinem Ehemann gegeben hat, um dich zu lieben. If your husband is saved, wenn dein Ehemann wiedergeboren ist, wenn ein Kind Gottes ist, wenn ein Sohn Gottes ist. Amen. Amen. To be carnally, my dad is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. To be carnally minded is a mind that compares his wife to others' wives. Fleischlich gesinnt zu sein heißt, sich mit anderen zu vergleichen. Appreciate what Christ has given you. Wir müssen das wertschätzen, was Christus uns gegeben hat. Appreciate what Christ gave you. Das wertschätzen, was Christus uns gegeben hat. Appreciate it, value it. Das wertschätzen. Amen. Amen. What he gave you is special. Was er dir gegeben hat, ist besonders. You know the old girlfriend. Die alte the old boyfriend. Die alten you know the love you believe you love them. They were the natural love. Die du diesen Leuten gegeben hast, war natürlich Liebe. Christ das war nicht Liebe von Christus. Is somebody getting something there? Mm-hmm. And now you are comparing that to original das, with fake. Das Originale mit dem Verfälschten. Is somebody getting it? Mm-hmm. The love you know the love Christ gave you to Liebe, love your wife. Christus gegeben hat. Is für deinen Ehepartner. Is original love. Sie ist mm-hmm. die echte Liebe. Die wahrhaftige you are that fake. You are comparing it. Verfälscht. I thank God that you have been delivered from there. Und ich bin dankbar, dass du von da erlöst worden bist. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. Your love for the old was evil love. Deine Liebe für das Alte war eine bösartige Liebe. You think you know you let me say you thought you were in love. Du dachtest, dass du liebst. Satan was just messing with you. Aber es war der Teufel, der dich einfach manipuliert hat, der dich benutzt hat. You cannot compare that evil love. Du kannst die bösartige kind Liebe, ich bin Gottes vergleichen, die Christus dir geschenkt hat, um deinen Ehepartner zu lieben. Again, I thank God that you have been ich danke Gott, dass du da raus bist, aus dieser falschen Liebe. Praise the Lord. Halleluja. He never gives us things that is not him. Er gibt uns nichts, was nicht er selbst ist. Is somebody getting it? Mm-hmm. Whatever he gives immer uns gibt, it means he gives you himself. Ist er selbst. Mm-hmm. Are you getting something? Mm-hmm. Whatever he gives you, was immer er uns gibt, ist er selbst. If he give you wife, wenn er dir eine Frau it gibt, is himself. Es ist er selbst. If he give you husband, wenn er dir einen himself. Ehemann gibt, ist er selbst. You cannot force Christ to give you what he does not desire for you. Du kannst Christus nicht zwingen, dir etwas zu geben, was er sich nicht für dich I'm wünscht. I'm not saying God, I'm saying Christ. Ich meine Christus, nicht Gott. Amen. Amen. Christ is going to give you what he died for. Christus wird dir nur das geben, wofür er gestorben ist. What he paid for. Das, was er bezahlt hat. And not what he did not pay und nicht etwas, wofür er nicht bezahlt hat. In old you can force, im alten now you cannot force. Bündnis konntest du Gott zwingen, dir Sachen zu geben, die dir gefallen und die passen. You cannot force Christ to give you things aber that jetzt kannst are not du Christus nicht zwingen, dir etwas zu geben, was nicht von ihm ist. Remember the period we are now. Wir müssen uns an die Zeit erinnern, in der wir jetzt the sind. Of grace. Die Zeit der Gnade. Grace means what he Gnade bedeutet what das, he died was for. Er gemacht hat, wofür er gestorben ist. You can force God to give you things, but not Christ. Du kannst Gott zwingen, dir Dinge zu geben, aber nicht Christus. You know, when I say God and Christ, you know, people don't want to see it. Wenn ich Gott und Christus sage, Nigeria, it was a big deal. War das für ein paar Leute ein Problem. I have to go to, you know, I know you already know. Ich weiß, dass ihr das versteht, was ich sagen will. The commandment is God. Die 10 Gebote sind Gott. But it's not Christ. Es ist nicht Christus. Amen. Amen. Hate your enemies. Denn you know, Jesus said, love your enemy. Das alte Gebot sagt, hasse deine Feinde, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Aber Christus sagt, liebe deine Feinde, segne die, die dich verfluchen. In Psalm 78, he said, they force him to give them their desire. In Psalm 28 steht, sie haben ihn gezwungen dazu, ihnen ihre Wünsche zu erfüllen. Amen. Amen. Then and now, they are not the same. Damals und jetzt ist nicht das Gleiche. If you have questions, you ask later. That you get things that this word called good does not mean it is coming from Christ. Nur weil du Sachen bekommst, die diese Welt gut nennt, heißt es nicht, dass diese Sachen von Gott kommen. Remember James 1:17. Jakobus 1:17. He said, good gift. Gute Gaben. Perfect gift. Vollkommene Gaben. What man calls good, was der Mensch Gott gut nennt und was Christus gut nennt, ist nicht gleich. What man calls perfect and was der Mensch vollkommen nennt und was Christus vollkommen nennt, ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, therefore, I want to just use one example. Galatians 4 again. Galater 4 the promised child and the other child. The same father, but one from, you see, promised, the other one. Der gleiche Vater, aber ein Kind von einer freien Frau und das andere Kind von einer versklavten Frau. The mind that is full of five senses. Gedanken, die voll sind von fünf Sinnen. The mind, it's a mind that is that desire what dead people desire. Gedanken, die sich das ersehnen, was tote Menschen haben. Their desire is their husband to love them. Ihr Wunsch ist, dass sie geliebt werden von ihren Ehepartnern. Their desire is their wife to love them and to show it. That you desire Christ. Aber wir wünschen uns Christus. No, the spiritual mind is a mind that desires Christ. Die geistliche Gesinnung ist eine Gesinnung, die Christus sich wünscht. Your prayer should not be. Unser Gebet sollte nicht sein, dass unser Ehemann uns liebt. Or she show it how much he loves. Oder soll sie diese Liebe zeigen? It should be your husband to know Christ. Und dass mein Ehemann Christus erkennt und weiß, wie Christus ihn liebt. Are you seeing something? Praise the Lord. Halleluja. That is how you can love Christ, and that is how he can love you. So kann diese Person Christus lieben und dich lieben. Vers 2 of Romans 8. Römer 8, Vers 2. He cannot love you. Allow the law of. He said, nice verse 2 of Romans 8. He said, allow the law of the spirit to deliver you from the law of the flesh. Vers 2 ist das Gesetz des Geistes und des Lebens, dich vom Gesetz der Sünde und des Todes freimacht. Amen. Amen. Allow the. You know. Praise the Lord. Hallelujah. If you are going to have a mate, wenn du heiratest, don't pray for the one that loves you. Bete nicht für jemanden, der dich liebt. No, that's our prayer. Das ist unser Gebet. Pray for the one that loves Christ. Bete für jemanden, der Christus liebt. Amen. Amen. It's not the one that loves you. Es geht um die Person, die dich liebt. The one. Wenn die Person, die Christus liebt. The one that is not the one that is hungry of you. Nicht eine Person, die nach dir hungert. But the one that is hungry of Christ. Eine Person, die nach Christus hungert. Amen. Is somebody getting something? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you are believing God for your mate, wenn du Gott deine Ehe anvertraut hast, it's not that prayer for the one that can take care of you. Bete nicht für jemanden, der sich für dich, der auf dich, der sich um dich kümmern kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me quickly talk about finding mate here before we close. Finding mate should not be looking for somebody you love. In der Ehe soll es nicht darum gehen, jemanden zu suchen, den wir lieben. Should not be somebody you love. Jemanden, den wir lieben. I mean with the love of this world. Mit der Liebe dieser Welt. It should be somebody the Lord desire for you. Sollte jemand sein, den der Herr sich für dich wünscht. We say, you know, we always say God will not give us somebody we don't love. Wir sagen immer, Gott wird uns nicht jemanden geben, den wir nicht lieben. Which of the love are you talking about? Von welcher Liebe sprichst du? The love of this world. Die Liebe dieser Welt oder Gottes Liebe? Are we seeing something here? We are going deeper. Praise the Lord. Hallelujah. Which of the love are we talking about here? Christ's love or the love Christus of this world? Liebe Welt? You know, God will not give us somebody Gott that we don't geben, love. Which love are you talking about? Nicht lieben. Is it the five senses love? Geht's die fünf Sinne? Or what Christ called love? Oder was Christus Liebe nennt? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Is it Christ's love or the fake love? Ist die Liebe von Christus oder die verfälschte Liebe? He is going to give you somebody. wird jemanden geben. You will love with his own love. Den du mit seiner Liebe lieben wirst. Is somebody getting it? Somebody that you will love with jemand, his own love. Jemand, den du liebst mit seiner Liebe. He is not for somebody that you will love in the flesh. Er ist nicht für jemanden, den du liebst im Fleisch, mit einer verfälschten Liebe. Are you getting it? Heavenly mate. Ein himmlischer Partner. Your certain enemies should not be anyone who love you with the love of this world. Und sollst deine Entscheidung nicht danach treffen, wer dich liebt im Fleisch. Is somebody getting it? It should not be the love of this world. Sollte nicht die Liebe dieser Welt sein. You know, we are looking for somebody that loves jemand, der, somebody that will love me. Der verrückt nach uns ist, sozusagen. Which love are you talking Ach, about? Is the Christ love or the natural? Ist die Liebe von Christus? The fake love, the love of this Liebe dieser Welt. Know the difference between the two. Kenne den Unterschied zwischen den beiden. Das ist nicht das Gleiche. And they will never be the same. Sie werden niemals gleich sein. What kind of love should be? What you search for. Das sein, wonach du suchst. Amen. Amen. Someone that will see Christ jemand, der more Christus important sieht, than you. Der Christus wichtiger erachtet als somebody ich. Getting something here. Somebody that will prefer Christ than you. Der jemand, der sich immer wieder für Christus entscheiden würde. That will love Christ dich, more than you. Der Christus mehr lieben wird als dich. More than loving you. Mehr als dich zu lieben. Is somebody getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Luke 14. Lukas 14. Jesus said you have to leave everything. Jesus sagt, du musst alles Mother, Father, alles you hassen. Have to hate everything. Alles hassen. Except also your life. Sogar dich selbst. Hate all. Alles sollst du hassen. Also look at what Paul said. Was Paulus he said, sagt, to win Christ, you have to hate all. Um Christus zu gewinnen, muss ich alles hassen. That's Philippians 3:3-8. In Philippa 3:3-8. He said, all, you have to hate alles all. Muss ich hassen, um Christus zu gewinnen. To win Christ, you have to hate all. Somebody, you know, somebody that we believe that that loving Christ is more important than loving you. It should be the mate that you even desire. Jemand, der sagt, ich liebe Christus mehr als dich, das ist jemand, den du suchen solltest. Somebody that we take Christ as number one and not you as number one. Jemand, der Christus als Nummer eins sieht und nicht dich als Nummer eins sieht. In Christ's world, finding mate is not earthly, it's heavenly. Bei der Welt von Christus ist die Partnersuche in Anführungszeichen nicht irdisch, sondern himmlisch. What qualifies you is Christ. Das, was dich qualifiziert, ist Christus. And not your beauty, your und nicht deine color, Schönheit, your nationality. Deine Nationalität, or say your country you are coming from, oder your dein Können, dein Geld, your deine parents. Bildung, you deine know, Eltern. People, your parents qualifies ein paar Leute, ihre Familie, Hintergrund qualifiziert nothing sie. Nothing of the flesh. Aber es geht hier nicht um was Fleischliches. Including what this world called love. Und auch nicht um die Liebe dieser Welt. Das sollte qualify euch auch nicht qualifizieren füreinander. Is somebody getting it? Galatians 3. Galater 3. Praise the Lord. Galater 3. Vers 11. Galater 3, Vers 11. He said that, that no man is justified by the law in the sight of God. The flesh, you know, you are not qualified by the flesh before God. Wir sind nicht durch das Fleisch gerechtfertigt vor Gott. Once it comes to Christ, wenn es um Christus geht, there's nothing flesh. Da ist nichts Fleischliches. Qualification is Qualifikation not by flesh. Ist nicht durch das Fleisch. Including the love of this world. Das ist wie die Liebe dieser Welt. It is evident, for the just shall live by faith. Die Gerechten werden durch den Glauben leben. We are qualified by inside and not by the outside. Wir sind durch das Innere qualifiziert und nicht durch das Äußere. The Christ in us should be our qualification. Christus in uns sollte unsere Qualifikation sein. Is somebody getting something here? Allow all to be Christ. Lass zu, dass alles Christus ist. Don't allow Christ to be a rival between you and anybody. Or... Christus darf nicht ein Rivale irgendeiner Person sein in deinem Leben. In any way, in any form, you know. In irgendeiner Form. Let us go to John 3. Johannes. Don't allow Christ to be, you know, Christ become a rival between your mate and your, you not make Christ a rival between, you know, your mate. Ist Christus ein Rivale wird Christ, einmal. Christ, you're not rival. Zwischen dir und dein Ehemann und Christus müssen jetzt um dich kämpfen die ganze Zeit. Go to John 3. Look at John 3. Johannes 3. Amen. John 3, I will quickly read from 25. Johannes 3, 25. He said, then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized, and all men come to him. You get it something here. Verse 27. John answered and said, a man cannot can receive nothing except it be given him from heaven. You yourself bear me witness that I said I am not the Christ, but that I am sent before him. Amen? Amen. You know, they came to him, his disciple. They said, look at what you are doing. That man is also doing it. You're a rival. They want to make them that is now, you know. Are you getting something here? Sie wollten hier Eifersucht sehen, dass Johannes auf einmal eifersüchtig auf Jesus ist und auf das, was Jesus tut, im Vergleich zu dem, was er selber macht. Your mates and Christ don't make them to be rivals. Dein Ehemann und Christus dürfen nicht Rivalen sein. Amen. Amen. Then he said in verse 29, he that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled. Verse 30. He must increase, but I must decrease. Amen. Somebody getting something here. Yeah. Let the flesh decrease. Let's do as flesh. Let that matter. Abnimmt. And let Christ go up. Und Christus erhöht wird. Don't make them rival. They're not 50-50. Das ist nicht so, dass sie Rivalen sind, dass sie dich teilen müssen. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Halleluja. You know, our husband, our wife. Unser Ehemann, unsere Ehefrau. Now, you know, we make them rival before Christ. Sie werden zu Rivalen von Christus. Amen. Christ said this, and your husband said this. Christus hat das gesagt, hat A gesagt, und dein Ehemann sagt B. Was wirst du wählen? He said he must increase, but I must decrease. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly. Amen. And speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Don't allow Christ to be a rival to it. You know, to become a rival with anybody in your life. Dass Christus irgendein Rivale wird von jemandem. Am I to choose Christ or am I to choose him? Muss ich mich für Christus entscheiden oder für meinen Ehemann oder für meine Ehefrau? Das war in any way or in any form. No way at all. No form at all. You know, no, don't allow it. Don't allow it. Darfst du gar nicht zulassen, sowas. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we close with here. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen.